Erster der Herr sprach zu Mose, zweiter er sagte, befiehl den Israeliten, dass dies das Land Kanaan ist, das ihr als Erbbesitz erhalten werdet, wenn ihr dorthin kommt. Dritter, eure Südgrenze soll von der Wüste Zin entlang Edom verlaufen, wobei der östliche Startpunkt am Ende des Salzmeeres liegt. Vierter, danach soll die Grenze südlich der Skorpionenhöhe bis nach Zin und weiter südlich von Kadeshbarnea verlaufen, bevor sie nach Hazarada und dann nach Azmon führt. Fünfter, von Azmon aus soll die Grenze zum Bach Ägyptens führen und dort am Meer enden. Sechster, die Westgrenze soll das Große Meer sein. Siebter, eure Nordgrenze soll vom Großen Meer bis zum Berghor verlaufen. Achter, vom Berghor aus soll die Grenze bis zum Eingang nach Hamad reichen, und Sedat soll ihr Endpunkt sein. Neunter, danach soll die Grenze nach Sifron und weiter bis Hazar-Enan verlaufen, dies ist eure Nordgrenze. Zehnter, als Ostgrenze sollt ihr die Linie von Hazar-Enan nach Schefam festlegen. Elfter, von Schefam aus soll die Grenze abwärts nach Ribla östlich von Ayen verlaufen, danach soll sie weiter abwärts zum Bergrücken östlich des Sees Kinneret führen. Zwölfter, die Grenze soll dann weiter zum Jordan hinabführen und am Salzmeer enden. Dies sind die Grenzen eures Landes ringsum. 13. Mose gab den Israeliten Anweisungen und sagte, dies ist das Land, das ihr durch das Los als Besitz erhalten werdet, denn der Herr hat befohlen, es den 9,5 Stämmen zu geben. 14. Die Familien des Stammes Ruben, die Familien des Stammes Gad und der halbe Stamm Manasse haben ihren Erbbesitz bereits erhalten. 15. Diese 2,5 Stämme haben ihr Erbe auf der Ostseite des Jordan, gegenüber Jericho, bekommen. 16. Der Herr sprach erneut zu Mose, 17. Er sagte, dies sind die Männer, die das Land unter euch aufteilen sollen, Eliasar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns. 18. Außerdem sollt ihr für die Aufteilung des Landes jeweils einen Fürsten aus jedem Stamm hinzuziehen. 19. Dies sind die Namen der Männer, vom Stamm Juda ist es Kaleb, der Sohn des Jephunne. 20. Vom Stamm Simeon ist es Shemuel, der Sohn des Ammihud. 21. Vom Stamm Benjamin ist es Elidad, der Sohn des Kislon. 22. Als Fürst des Stammes denn ist es Buki, der Sohn des Jogli. 23. Von den Söhnen Josefs, als Fürst des Stammes Manasse, ist es Haniel, der Sohn des Ephod. 24. Und als Fürst des Stammes Ephraim ist es Kemuel, der Sohn des Schiftan. 25. Als Fürst des Stammes Sebulon ist es Elisaphen, der Sohn des Panach. 26. Als Fürst des Stammes Issachar ist es Paltiel, der Sohn des Asan. 27. Als Fürst des Stammes Ascher ist es Ahihud, der Sohn des Shilomi. 28. Als Fürst des Stammes Naphtali ist es Pedahel, der Sohn des Ammihud. 29. Dies sind die Männer, denen der Herr befahl, den Israeliten ihr Erbe im Land Kanaan auszuteilen.